Welcome back to Fox News. We have a very tragic alert for you right now. An incredible plane crash into the World Trade Center here at the lower tip of Manhattan. I'm on the 83rd floor. Are they going to be able to get somebody up here? Well, look, we come up. There's no one here yet. The floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. Ich bin geplant vor dem Mond, denn jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, ob der Zustand hier für immer bleibt. Ich geh mit jedem Menschen hart ins Gericht, denn deine scheiß Probleme löst du bitte ohne mich. Du lebst in einer künstlich produzierten Welt und merkst es nicht einmal, dass dein freier Wille fehlt. Satan, Symbol im Personalausweis. Wer denkt sich sowas aus? So ein hirnverbrannter Scheiß. Wir setzen Zeichen auf eure Zeichen. Es ist soweit. Es ist soweit. Wir setzen Zeichen auf eure Zeichen. Es ist soweit. Denkst du, das ist nur einmal ein krankes Hirn wie Hintergart? Das Spiel ist nicht vorbei, denn es führt dich in ein Massengrab. Du kannst nichts dafür, ihre Täuschung war perfekt. Guck nicht so erschrocken, hab die Schnur aufgeweckt. Nichts ist Verschwörungstheorie, es ist die Praxis der Verschwörung. Nach Hunderten von Jahren planen die Zerstörung. Es ist Zeit, dass wir kritischer werden, damit wir mit dem Bilderberger fertig werden. I pray for you, I pray for you, I pray for you, guys, I pray for you, I pray for you, guys, I pray for you, I pray for you, guys, I pray for you, I pray for you, guys, I pray for you, I pray for you, guys, I pray for you. Seit dem 11. September lebt die Welt in Angst. Doch du hast nicht verstanden, dass du vor den falschen bangst. Die Türme sind gesprengt, Mann, das liegt doch auf der Hand. Der Terror im Bordell, sie wechseln nur ihr Gewand. Yes, we can. Was soll denn dieser Scheiß? Damals war der Führer auch nicht schwarz, sondern weiß. Er ist nicht bei den Guten, was brauchst du noch für Beweis? Für sein Handeln kriegt er lebenslangen Staatenverweis. Wir setzen Zeichen auf eure Zeichen. Es ist soweit. Es ist soweit. Wir setzen Zeichen auf eure Zeichen. Es ist soweit. Macht euch bereit. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you. You're so stupid in your head. I pray for you, guys, I pray for you. I pray for you. I pray for you.